Haben Sie das schon gehört? Also bei der Kultursendung am Radio, da reiten sie ja wirklich alles durch. Da bringen sie das mal sogar was zum Sex. Ja, zum Sex. Tatsächlich. Der Sex ist ja fest in unserer Kultur verankert. Und dass der Sex und die Kultur fest zusammenkehren, das sieht man eben daran, dass die Kultursendungen sich intensiv mit dem Sex auseinandersetzen. Und da braucht man auch nicht gleich rot werden deswegen. Der Sex ist halt eine biologische Angelegenheit. Ja, der ist Bio. Der ist Fakt. Der Sex Fakt. So wie das Schnaufen auch. Sie müssen sich vorhalten. Ohne den Sex gäbe es keine Leid. Und ohne Leid keine Kultur. Oder mögen Sie sich eine Kultur ohne Leid vorstellen? Na, eben. Sehen Sie. Ich auch nicht. Ohne den Sex, die die Kultur am Ende noch aussterben. Und weil das mit dem Sex so derartig kulturbegründet ist, haben die auf den Tisch gehauen und gesagt, so, jetzt machen wir einmal was zum Sex. Wir machen's einfach. Wir nehmen den Sex zu uns ins Programm, weil alle reden über den Sex, bloß wir nicht. Und darum machen wir jetzt den Sex knallhart und reden einmal offen und ehrlich drüber. Aber, haben sie dann gesagt, aber wir müssen vorher noch einen Experten fragen. Einen Fachmann. Und dann sind sie aufgestanden und sind zum Telefon gegangen und haben den Professor Wulser angerufen und gleich gefragt, was er vom Sex hält. Und da war der Professor gleich ganz euphorisch, hat er gesagt, dass er sich auf das Thema ganz besonders freuen tät. Weil einen Sex hat er sogar selber noch nie gehabt. Na, wirklich nicht. Der Professor Wulser sagt es ganz offen. In seiner Rente hätte er auch gar keine Zeit mehr dafür, hat er noch dazu gesagt. Und hätte außerdem ja gar keine Notwendigkeit verspüren dazu. Weil die Wulsers, hat er erklärt, pflegen nämlich immer noch die traditionelle Fortpflanzungsmethode der holistischen Zellhaufenteilung.